каждый вторник, только на «Голосе России». Для слушателей старше 16 лет. Ist Moskau. Sie hören die Stimme Russlands. Sie hören Nachrichten. Am Mikrofon begrüßt hier Katharina Roschin. Nach der Ernennung des früheren Botschafters in Russland, Surab Abashidze, zum Sondergesandten des georgischen Premiers für Russland.